Gut, aber wobei, also diese Fragen sind für uns insoweit schon auch interessant. Also aus der Art und Weise des Arbeitens selber und aus der Beziehung, die du dann zu diesem Produkt auch hast, also dieser Dienstleistung, ergeben sich ja auch bestimmte Geschichten, die man sich jetzt vorstellen kann, als sich gegen irgendwas zu wehren oder sich irgendwie aufzulehnen. Ne? Also erstmal zu sagen ist, also die meisten, die wir mitgekriegt haben, die machen da genauso Witze drüber wie wir. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das alle jetzt fressen, so, ne? diese ganze Psychokacke, die da abläuft. Nicht in allen Callcentern, aber in vielen Callcentern. Und zwar auch nicht nur am Anfang mal als Schulung, sondern auch immer wieder. Ja. Also immer in manchen, jede Woche einmal so eine Scheiße, irgendwie, die man sich daran zieht. Du wirst auch immer wieder abgehört, also es kommen immer wieder Leute, die gehören deine Gespräche zu. Also man kriegt jeden Tag die Quoten, die man erreicht hat, ausgedruckt, die hängen dann im Ordner oder an der Wand, je nachdem. Und dann sieht man den Arsch des Teams, der den ganzen Teamschnitt versaut. Und dann kommen die von der Schulungsabteilung, locken sich mit ins Telefon an und dann wird jedes Telefonat, da waren sie nicht freundlich genug und hier haben sie den Kunden vergrault und lächeln so ein bisschen mehr. Und dann gibt es so Bewertungsbogen, da steht dann drin Umsetzung des Leitfadens, Frustrationstoleranz, Interesse, Umsetzung der Firma und lauter so Kriterien, die ich... Genau, Fachwissen und Kompetenz. Und da lache ich mich jedes Mal tot. Also, das ist dann... Also, was uns interessiert, ist natürlich, was ergibt sich daraus von Verhältnis zur Arbeit und so weiter. Aber wichtig ist auch nochmal zu sagen, das ist jetzt nicht nur auf Callcenter bezogen. Also, ja. diese Geschichten, also gerade diese Kacke mit, dass man einmal eindrückt, wie wichtig die Firma ist und das Team und so weiter, das läuft halt in anderen Bereichen auch. Also, bei den Genossinnen von uns aus Bologna, die vergleichen das auch immer dann, ne, mit dem, was in der Fabrik mittlerweile erzählt wird, über die Arbeit und über die Firma und das Produkt und so weiter. Da gibt es schon sehr ähnliche Geschichten. Also. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Du hattest das ja schon angesprochen, also es findet irgendwie so eine Aneignung dieses allgemeinen Wissens findet statt, teilweise durch die Technologie, teilweise über eine Kontrollmaßnahmen, wie auch immer die aussehen mögen, teilweise über solche Geschichten wie Corporate Identity und so. Das ist die eine Seite, also das ist ja praktisch die Seite, ja, des Kapitals, platt gesagt, dass das Kapital oder dass dieser Verwertungszusammenhang sich irgendwie dieses allgemeine Wissens, diese Fähigkeit zur Kommunikation und so weiter, der sich die aneignet. Die spannende Frage ist ja, wie geht es in die andere Richtung? Also das heißt, wie entzieht man diesen Verwertungszusammenhang, dieses Wissen wieder? Wie eignet man sich das eigene Wissen oder das kollektive Wissen selbst an, also als Arbeiterin an? Und was, also in welcher Perspektive fängt man dann mit dieser Aneignung was an? Also welche Perspektive hat diese Aneignung dann überhaupt? Und das ist so abstrakt kann ich das benennen, ja, Wiederaneignung des Wissens, des gesellschaftlichen Reichtums und weiß was alles, aber konkret sieht es halt immer so ein bisschen schwierig aus. Also das heißt, man muss dann doch sehr viel über diesen Produktionszusammenhang hinausgehen und praktisch diesen ganzen Reproduktionszusammenhang, in dem diese Arbeitskraft auch ausgebeutet wird. Also das heißt, dass eben gerade die Bedingungen von alleinerziehenden Müttern zur Grundlage ihrer Ausbeutung in diesem konkreten Fall gemacht werden. Oder dass die Bedingungen von Migranten jetzt in bestimmten anderen Zusammenhängen zur Grundlage gemacht werden. Also wie kann man das irgendwie zusammenbringen? Das ist bloß eine Frage, das ist nicht wirklich ein Lösungsvorschlag. Was da aber viel interessanter war jetzt im März hat die Firma, wo ich gearbeitet habe, den Mozartsaal angemietet. Und dann gab uns Herr Koch und Frau Petra Roth die Ehre. Also ich habe gedacht, ich breche zusammen. Ja. Und dann wurde viermals der Firma und der Firmierung gedankt und Standort Deutschland, neue Arbeitsplätze. Also wenn man sich das alles reinzieht, ich habe dann nur da gesessen und habe mir irgendwie gedacht, danke, hinterher gab es zwei Jacken und die habe ich mir abgestaubt. Ich habe meine Präsenz gezeigt, damit ich nicht beim nächsten Meeting wieder eins aufs Brot kriegen kann. Und gedacht, eine Jacke für meinen Sohn und für mich, das war's und tschüss. Ja, aber also hier wird ja jetzt gerade diskutiert, wie die Arbeitskraft im Endeffekt ausgebeutet werden, die persönlichen Situationen. In diesem Forum eben einen ganz tollen Film abgedreht über die Firma